Bei dem Projekt werden auf einer Reihe von Demonstrationshöfen über die gesamte Bundesrepublik verteilt verschiedene Maßnahmen getestet und deren Wirkung auf die Biodiversität untersucht. Etwa, welchen Unterschied es bringt, wenn Getreide weniger dicht gepflanzt oder wenn Sommergetreide durch eine blühende Untersaat wie Klee ergänzt wird. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge gibt es auch auf intensiv bewirtschafteten Standorten geeignete Maßnahmen zur Steigerung der Biodiversität. So war die Artenvielfalt auf Getreideäckern mit mehrjährigen Blühstreifen 2 bis 3-mal so hoch wie sonst. Brachen erhöhten die Pflanzenvielfalt um 150%, selbst wenn sie jährlich umgebrochen wurden. Für solche Maßnahmen braucht es aber einschlägiges Wissen und natürlich den Willen und die richtigen Anreize zu, manchmal auch nur kleinen Veränderungen. Verbesserungen könnte auch der Einsatz neuer Technologien bringen. Derzeit werden in Deutschland kleine, autonome Saat-, Pflege- und Ernteroboter für ein Precision Farming, eine Präzisionslandwirtschaft, erprobt, die positive Effekte für die Biodiversität erwarten lassen. Bei digitalen Anwendungen für den Vertrieb landwirtschaftlicher Produkte gibt es ebenfalls noch viel Spielraum. Das Ökodorf Brodowin zum Beispiel in Brandenburg arbeitet als Agrargenossenschaft und dabei nach strengen Demeter-Richtlinien. Seine Produkte vermarktet es über einen Online-Shop regional und verteilt die Lebensmittel über das gesamte Stadtgebiet von Berlin. Um bei der Auslieferung keine überflüssigen Strecken zurückzulegen, arbeitet das Ökodorf mit dem Netzwerk Grüne Stadtlogistik zusammen, das die Software bereitstellt und für eine effiziente Auslieferung sorgt. Die Software verbindet die Partner des Netzwerks mit Radunternehmen, sodass die Waren in Verteilzentren gebracht und von dort aus auf Fahrrädern, digital unterstützt und emissionsfrei, bis zu den KundInnen transportiert werden. Der Einsatz solcher digitalen Lösungen steht erst am Anfang und könnte sowohl beim Anbau selbst als auch später beim Vertrieb viel bringen.